Osten wie im Westen, tief im Kalten Krieg versteckt. Da forschten kluge Geister an dem, was man nicht entdeckt. Sie nannten es ESP, den sechsten stillen Sinn. Telepathie, das Lesen von Gedanken tief darin. Und remote viewing, Fernsicht durch die Distanz gebrochen. Ein Bild von Orten, die man nie mit Augen hat gesehen. Sie trainierten die Sinne, die die Wissenschaft nicht kennt. In geheimen Laboren, wo die Zukunft sich verbrennt. Im Herz des Pentagons, im Schatten großer Macht, da stand ein kleines Team bereit in dunkler Stunde der Nacht. Wenn Satelliten blind sind und Agenten keinen Hinweis, dann riefen sie die Viewer, die im Geiste schon am Ziel sind. Ihr Werkzeug war die Stille, ihr Labor war der Sinn. Ein Protokoll aus 7 Schritten führte sie dahin. Der erste große Treffer, ein sowjetisches Geheimnis, ein U-Boot, das doppelwandig fuhr in eisigem Reiches. Der Führer sah die Rümpfe, den Turm, die starken Schrauben. Die Zeichnung, die er schuf, ließ alle Zweifel glauben. Als dann die Satellitenbilder, schwarz-weiß, klar und scharf, genau dieselben Details, dieselbe Form sie traf. Da wussten die Generäle, hier war mehr als bloßer Zufall. Ein neues Feld der Möglichkeiten, das man nutzen musste bald. Von CIA und CIA aus dem Pentagon Command, mit Remote Viewing und ESP für das bedrohte Land. Wir schicken den Geist durch Raum und Zeit als neue Stille Macht, mit seinem Sinn, der Distanz und Verstecke durchschaut hat. Von CIA und CIA im Dienst für Sicherheit, mit seiner Gabe, die die Welt verändert für alle Zeit. Doch nicht nur für die Waffen, nein, für Menschen in der Not, für die, die sich verloren in der Dunkelheit, im Tod. Ein General entführt von der roten Brigadenschar. Die Zeit lief fort, die Hoffnung schwand, die Lage wurde klar. Doch ein Anruf ging nach Menlo Park zu Esserie hinüber. Gebt uns, was ihr seht, mit eurer anderen Liebe. Die Koordinaten von Verona, ein Stadtteil grau und kahl. Der Viewer spürte Kälte, einen stickigen Kellerfall. Ein Eisenbett, ein Kabel, Mauern, feucht und alt. Er ist im zweiten Haus, er lebt, es wird ihm kalt. Das Kommando rückte an in der finstersten der Nacht und fand ihn angebunden, genau so wie's gedacht. Dein Leben war gerettet durch die Kraft des Geistes allein. Der Beweis war da, man konnte nicht mehr Nein sagen. Von CIA und dir aus dem Pentagon-Kommand, mit Remote Viewing und ESP für das bedrohte Land. Wir schicken den Geist durch Raum und Zeit als neue Stille Macht, mit deinem Sinn, der Distanz und Verstecke durchschaut hat. Von CIA und dir im Dienst für Sicherheit, mit deiner Gabe, die die Welt verändert für alle Zeit. Für alle Zeit. Die Jahre gingen vorbei, die Methoden wurden fein. Man lernte aus den Fehlern und baute sie stabil ein. Kein Zufall mehr, kein Rätselraten, sondern klare Kunst. Die Gabe zu kontrollieren als eine echte Kunst. Man gründete ein Institut, ganz offen und für alle, um dieses Menschenpotenzial zu heben aus dem Stalle. Die Fieber von einst lehrten nun in hellen neuen Räumen, wie man die Sinne schärft, um in die Ferne zu träumen. Sie halfen Polizeien auf der ganzen weiten Welt, wenn Kinder oder Senioren spurlos aus der Welt gefällt. Sie fanden sie in Wäldern, in verlassenen Gebäuden. Sie gaben Hoffnung dort, wo nur Verzweiflung konnte deuten. Und auch in der Medizin, da fanden sie den Platz. Sie spürten Krankheitsherde lange vor dem ersten Satz. Sie halfen Archäologen, vergessene Städte zu entdecken und brachten so die Menschheit ein Stückchen vor ein Flecken. Heute ist die Gabe anerkannt, ein Werkzeug klar und gut, ein Teil von uns allen, der lange schlief im Mut. Der kalte Krieg ist vorbei, die alten Ängste sind verflogen, und was als Waffe begann, hat sich zum Segen hingezogen. Von CIA und dir aus dem Pentagon-Command, mit Remote Viewing und ESP, die man nicht mehr versteckt im Bau. Wir schicken den Geist durch Raum und Zeit zum Wohle aller nun. Ein heller Sinn für alle, auf den man sicher bauen kann. Von CIA und dir zur Menschheit stets bereit, die Zukunft, die wir schrieben, voller Licht und Sicherheit.